Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are now moving on to verse 14. Wir kommen nun zu Vers 14. Since we have this confidence, we can also have great boldness before him. Da wir diese Zuversicht haben, können wir auch große Freimütigkeit vor ihm haben. For if we ask anything agreeable to his will, he will hear us. Denn wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, wird er uns erhören. The first thing that John says here, that we have confidence. We have actually says we have this confidence. Das erste, was Johannes hier sagt, ist, dass wir Vertrauen haben. Er sagt sogar, wir haben diese Zuversicht. What is this confidence? Was ist diese Zuversicht? In the original Greek, it puts it a little bit in a different sentence structure. Das griechische Original hat eine etwas andere Satzstruktur. It says that, and this is the confidence that we have. Dort heißt es, und das ist die Zuversicht, die wir haben. The question is, what is this confidence? Die Frage ist, was ist diese Zuversicht? The confidence that we have, which is very clear in the context. Die Zuversicht, die wir haben, und das wird in diesem Zusammenhang sehr deutlich, that we have already abundant life in Jesus Christ and this will never be taken if we keep believing it. Ist, dass wir in Jesus Christus bereits das Leben in Fülle haben und dass es uns niemals genommen werden wird, wenn wir weiter daran glauben. John is telling us what consequence this incredible truth that in Jesus Christ we have Zoe life brings for us. Johannes sagt uns, welche Folgen diese unfassbare Wahrheit, dass wir dieses Zoe-Leben in Jesus Christus haben, für uns hat. It brings amazing confidence. Sie bringt erstaunliche Zuversicht. Most Bible translations translate it here about, and they use the word asking. Die meisten Bibelübersetzungen übersetzen das Nachfolgende mit dem Wort bitten. But I am not so sure if this is really what John or the Bible wants to teach us, and that's because of the context of the finished work of the cross. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das ist, was Johannes oder die Bibel uns lehren will, wegen des Kontextes des vollbrachten Werkes am Kreuz. Because the word for ask in the Greek, it can also be demand. That is one of the meanings. Das griechische Wort für bitten kann auch fordern bedeuten. Das ist eine der Bedeutungen. When we say we demand or we require or we call for. Wenn wir sagen, dass wir etwas fordern, verlangen oder einfordern. There's a lot of people who have problems with this because they think it's inappropriate to come to God like that. Haben viele Menschen ein Problem damit, weil sie denken, dass es unangemessen ist, sich auf diese Weise an Gott zu wenden. But I actually think it's very appropriate. Aber ich denke, es ist sehr angemessen. If God brought such an incredible sacrifice by giving us his son Jesus Christ. Gott hat ein so gewaltiges Opfer gebracht, indem er uns seinen Sohn Jesus Christus gab. And through Jesus he decided to give me absolute everything, this amazing life. Und durch Jesus hat er beschlossen, uns absolut alles zu geben, dieses großartige Leben. And now if I come confidently say, thank you for giving it to me. I demand this. This belongs to me. Wenn ich zuversichtlich komme und sage, danke, dass du es mir gegeben hast. Ich fordere es ein. Es gehört mir. This is not disrespectful. It's respectful because it's respecting what God did through Jesus Christ. Dann ist das nicht respektlos. Es ist respektvoll, weil es respektiert, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Therefore, I believe that we need to live with this confidence to grab things that belong to us. Deshalb glaube ich, dass wir mit dieser Zuversicht leben müssen, um die Dinge zu ergreifen, die uns gehören. Here is what John puts it here and how the Passion says it. So sagt es Johannes oder die Passion-Übersetzung. If we ask anything agreeable to his will. Wenn wir um etwas bitten, das mit seinem Willen übereinstimmt. Let's for a minute talk about the word here that said agreeable. Because in the original Greek, that's what it's in there. It said in accordance with his will. Lass uns kurz über das Wort übereinstimmt sprechen. Denn da steht im griechischen Original, es heißt mit seinem Willen übereinstimmend. And this is something that so many Christians who believe religion have twisted or misunderstood or misinterpreted. Viele religiöse Christen verdrehen das Wort, missverstehen es oder legen es falsch aus. For instance, they pray something like this. Sie beten zum Beispiel so etwas wie: Lord, if it is your will for me to be healed, then please heal me. Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich geheilt werde, dann heile mich bitte. Lord, if it is your will for me to go to that other country to preach the gospel, then please provide for me. Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich in ein anderes Land gehe, um das Evangelium zu predigen, dann versorge mich bitte. This is a complete misapplication of this verse. Das ist eine völlig falsche Anwendung dieses Verses. Because look what John says. Denn schau, was Johannes sagt. We have this confidence, that means we have Zoe life right now, that makes me very confident. Wir haben diese Zuversicht, das heißt, wir haben jetzt das Zoe-Leben, was mich sehr zuversichtlich macht. And because of this, I have very great boldness, that means amazing freedom before God. Und deshalb habe ich eine sehr große Kühnheit, was eine großartige Freiheit vor Gott bedeutet. It doesn't sound to me like boldness before God. Lord, if it is your will, then you please do it. That's not boldness. Für mich klingt es nicht nach Kühnheit vor Gott, wenn ich sage, Herr, wenn es dein Wille ist, dann tu es bitte. Das ist keine Kühnheit. It's like me going to Daniel's apartment. Das ist so, als würde ich zu Daniel in die Wohnung gehen und sagen, and then I said, Daniel, if it is your will, would you please give me something to eat? Daniel, wenn es dein Wille ist, würdest du mir bitte etwas zu essen geben? Do you know what boldness is? Weißt du, was Kühnheit ist? Walk in the house, open the fridge and grab whatever is in there what I want to eat. Ich gehe ins Haus, öffne den Kühlschrank und nehme mir das, was ich essen möchte. That's boldness. Das ist Kühnheit. And people who come before God always asking that he will do his will, not even knowing what his will is. Wie können Menschen, die vor Gott treten und ihn bitten, seinen Willen zu tun, ohne überhaupt zu wissen, was sein Wille ist? How can they experience what they ask for? They won't, because there's no faith in it. Wie können diese Menschen das erleben, worum sie bitten? Sie werden es nicht erleben, weil ihnen der Glaube daran fehlt. Remember the context. Denke an den Kontext. When John says it has to be in accordance with his will, Johannes sagt, dass es in Übereinstimmung mit seinem Willen sein muss. How do we know from this context what his will is? Wie erkennen wir aus dem Kontext, was sein Wille ist? Well, Zoe life. Nun, das Zoe-Leben. John keeps talking about how through Jesus we have Zoe life. Jesus is the source of Zoe life. We have it already. Johannes spricht immer wieder davon, dass wir durch Jesus das Zoe-Leben haben. Jesus ist die Quelle des Zoe-Lebens. Wir haben es bereits. And now John says, because we have this confidence. Und nun sagt Johannes, dass wir, weil wir dieses Vertrauen, diese Zuversicht haben, we have boldness to demand anything that is according to his will, which means anything according to Zoe life, and we're gonna get it. Die Kühnheit haben, alles zu verlangen, was seinem Willen entspricht, also alles, was dem Zoe-Leben entspricht, und wir werden es bekommen. It's incredible. Es ist fantastisch. When we understand that anything to do with Zoe life is always his will, we have great boldness and confidence before God. Wenn wir verstehen, dass alles, was mit Zoe Leben zu tun hat, immer sein Wille ist, dann haben wir große Kühnheit und Zuversicht vor Gott. We have to do everything to rid our hearts from religious thinking. Wir müssen alles tun, um unser Herz vom religiösen Denken zu befreien. Because religious thinking will take our boldness away, will take our confidence away and leaves us confused about the will of God. Denn religiöses Denken nimmt uns die Kühnheit und die Zuversicht und lässt uns über den Willen Gottes im Unklaren. So what's the will of God in this context? Was ist also der Wille Gottes in diesem Zusammenhang? Every single thing that is part of Zoe life, grab it, be bold and be confident. Alles, was zum Zoe-Leben gehört, ergreife es, sei mutig und sei zuversichtlich. I will see you tomorrow. Bis morgen.